So richtig im Freestyle-Stil. Only Desire. Body Bass. Hey! Präsident B, präsentiert B, Alexander Thompson steht hier drauf. Die kommen alle wieder hoch, so Stevie B. Alle wieder kommen die, obwohl die schon uralt sind, aber Freestyle. Johnny O. Und so weiter. Hey, wie finde ich das? Volle Energie auf dem CD-Protonenlaser. Feuer frei! Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 on the road. Und zwar über Pfingsten. Morgens Pfingst, Samstag. Ist dran Ichenheim, Neurich-Ichenheim, das ist in der Nähe von Offenburg. Sagen wir mal so, zwischen Offenburg und Lahr. Rechts, autobahnseitig, wenn man von oben kommt. Bin ich selbst, Ichenheim. Und zwar Festzelt, wenn Schlechtwetter ist, ansonsten im Freien. Aber wahrscheinlich halb und halb, wenn wir nicht genau wissen, was da wettermäßig sein wird. Dann am Pfingstsonntag. Ottenheim, Schwanau, Ottenheim, Nela. Sportplatz, auch Festzelt. Und Dustlingen. Südlich von Reutlingen oder Tübingen, Dustlingen. Auch im Festzelt. On the road again. Heute in einer Woche am 31. Bodelshausen, Westzelt. Dann schlage ich schon mal vorzumerken, und zwar der 1. Juni, zum einen Meisenheim und zum anderen Iringen, Kaiserstuhl. Kaiserstuhl-Halle. Super! Leave all your problems back at home. It's a party chime here. Enjoy the show, tell what we make and listen the plays on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power to listen. We are the greatest on the road. On the road again. Hey, we're Charlie 2000. Wir haben Freitagabend und hier geht's ins Wochenende. This is the Mobile Roadshow. Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party! Dann klappt's auch den Nachbarn. Hey, ich vernasch dich. Wenn du denkst, du denkst, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena, Macarena tiene un nombre que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Das könnte doch der absolute Sommerhit werden, oder? Ist das nicht stark? Das Ding wird eine Meganummer. Das ist es schon, ey. Bei welchem Wetter? Und 31 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice A5 Karlsruhe Richtung Basel. Zwischen Riegel und Teningen ist die rechte Fahrbahn wegen umgestürzten Baum gesperrt. 2 Kilometer stockender Verkehr. Und A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Kreuz Walldorf und Kronau Unfall 8 Kilometer Stau.

inspiration flies. I try to relax and to free my mind, so I can leave everything behind. Pictures circle around my head. Some are good, some are bad. I lose control as it seems, and I start living in the land of dreams. Seid ihr auf dem laufenden Nachtschwärmer? Klar. Wer schon fünf zusammen hat, ruft an 01388000. alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!